Nee. Deinen Tag auf nen Wahlkadaver, um zu zeigen, hey, ich war fleißig, ich da brav war, kurz oder lang, Herz über Verstand, verspürst du den Drang oder fürchtest dich dann vor dem Kirchengesang, der ist aus, irgendwann dieser Track ist aus, irgendwann wirkt wie die Wirkung daran, mein Fisch ist aus District 71. Ein Mutant-Turtel am Strand, während ihr Wal fangt, auf Entwicklungsstufen spart und keine Weltwunder errichtet, verstrahlt den Wal fangt, strahlt Beavis Infernalglanz. Ein junger Wal lebt im Müll wie ein Junk. Diese Welt ist so fürchterlich dankbar für unseren Gestank. Essen Kaviar, paar Mal im Jahr mit Marion und Maria. Doch Marion gibt ihm der Katze und grinst von Backe zu Backe mit ihr. Grinst Ägypten, wir haben euch was hinterlassen. Tiger mit Tapsen. In einer Welt aus Aschen, ein Vulkan, ein Zyklop, Zeus und sein Sohn. Eine Träne auf Sandstein, zwei verwachsene Bäume. In Grün schaust du gut aus, man hebt es im Buch auf. Passt auf dich gut auf, was man Hainbuchen zutraut. Ich bin einsam und du's auch. Und keiner ist irgendwie gut gelaunt. Alle husten und schnupfen laut, waren oder sind noch im Krankenhaus. Blut läuft aus der Hand heraus. Die Sonne hat es aufgetaut. Mülleimer und Hasenpfoten, schaue zum Sonnenuntergang vom Fenster auf den Waldesrand, wo Ginger Ale entstand. Die letzten Filter alle, denk an Gatsby's Greenlight. Mache Free Beats rein, der Winter wird alle. Gib man einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag. Lehre einem Mann das Fischen und er wird dich ewig mit den Geschichten nerven. Gib einem Mann einen Beat, gib mir Quake, Age of Empires und Fallout. Und ich bin ein winterlang Fall auf der Couch am PC. Dancing in a Hall of Fame. Die Grauzone, Speedy Beavis, nutzt am Tee. Und was den Schluss angeht, die Luft war angenehm. Frisch, Frost im Bad beim Zocken. Oft Wodka, Kartoffeln und Knoblauch, Quark, Kettenspannung. Ja, und Schraubendrehen. Ja, und? Hey, was geht? Naja, Zeitreisen zwischen Trump und Simpsons Szenen. Warum hab ich Plattfuß, wenn die Erde eine Scheibe ist und der DJ scratcht Retread Tracks? Ich bleibe nicht beleidigt, einzig und alleinig mein Zertifikat, hey. Ich bin 30, meine Haustiere sind ne Maus und ein Fisch. Kalter Rauch in dem Raum, wo die Zeit ist, bewegt sich geschmeidig in etwas, das Fleisch ist. Induktion, Improvisation und ein Valentinstag, an dem ich Schwanzjeans trag. Und ein Valentinstag, sie starrt auf die Art, sie macht das, sie macht das. Sie starrt auf die Art, sie macht das, tiefer. Immer und wieder, zünde Trauerverlierer, mach es wieder und wieder, verbietet sich's und schließlich ist man liederlich. Immer wieder und wieder, immer wieder und wieder, schließlich ist man liederlich. Immer wieder und wieder, zünde Trauerverlierer, sie starrt auf die Art und macht das. Sie starrt auf die Art. Sie starrt auf die Art und macht das immer wieder und wieder. Immer wieder und wieder, so eine Trauerverlierer macht es wieder und wieder, verbietet sich, so schließlich ist man liederlich. Aber hey, für jeden von uns ist das auch irgendwie ein Teil seines Lebens. Kann man sich am T-Shirt kratzen, so aus dem Fenster gucken. Sieht ein Licht, da ist der hier Green Light von Gatsby. Es ist die Zeit, so ein Leuchtturm hier draußen. Zwischen Sünde und Trauer. Hey, hallo? Ne? Hey, hörst du mich? Ja, schön. Nee. Ihr werft einen Blick in die Zukunft. Erschreckt bei dem, was ihr seht. Was fangt ihr mit dieser Information an? Zu wem würdet ihr gehen? Zu wem? Politiker? Großindustriellen? Und wie würdet ihr sie überzeugen? Mit Daten? Fakten? Viel Glück. Sie werden alle Fakten anzweifeln, die ihnen Sand ins Getriebe streuen und ihre Profite verringern. Aber was, wenn man einen Weg fände, den Mittelsmann zu umgehen und den Menschen diese kritischen Nachrichten direkt in die Köpfe zu setzen? Die Wahrscheinlichkeit umfassender Vernichtung stieg unvermindert an. Der einzige Weg, es aufzuhalten, war es zu zeigen, den Menschen Angst einzuflößen. Denn welcher vernünftige Mensch würde nicht wachgerüttelt angesichts der potenziellen Zerstörung von allem, was er kennt und liebt? Zur Rettung der Zivilisation führte ich ihr die Vernichtung vor Augen. Was glaubt ihr, wie diese Vision aufgenommen wurde? Wie haben die Menschen auf ihre drohende Vernichtung reagiert? Sie haben sie verschlungen, wie eine Delikatesse. Sie hatten keine Furcht vor ihrem Niedergang, sie haben ihn aufgemotzt. Man erfreut sich daran, in Videospielen, Fernsehsendungen, in Büchern und Filmen und von ganzem Herzen schloss die Welt die Apokalypse in ihre Arme. Sie rannte ihr voller Inbrunst entgegen. Niemand bemerkte, dass eure Welt in sich zusammenfiel wie ein Kartenhaus. Es sterben Menschen an den Folgen von Fettleibigkeit, während unzählige andere verhungern. Kann mir das einer erklären? Bienen und Schmetterlinge sterben aus. Die Gletscher schmelzen. Krieg. Algen blühen. Rings Krieg um euch herum. Die Warnungen könnten nicht deutlicher sein, aber ihr wollt einfach nicht hören. In jedem Augenblick steckt das Potenzial für eine bessere Zukunft. Aber ihr weigert euch, das zu glauben. Ihr glaubt es nicht und darum unternehmt ihr auch nicht, was nötig wäre, um sie zu verwirklichen. Also wartet ihr auf diese schreckliche Zukunft, die ihr euch ausgesucht habt. Und zwar aus einem Grund, weil diese Zukunft im Hier und Heute nichts von euch verlangt, nicht einen Handschlag. Also ja, wir haben den Eisberg gesehen und die Titanic gewarnt. Aber ihr steuert trotzdem darauf zu, volle Kraft voraus. Wieso? Weil ihr unbedingt sinken wollt. 2077 war der Schrecken des Weltkriegs zurückgekehrt. In nur 2 Stunden wurde fast der gesamte Planet in Schutt und Asche gelegt. Und aus der Asche der atomaren Zerstörung kämpfte eine neue Zivilisation.